Herzlich willkommen zur ersten Folge dieses Podcasts zum Sozialpraktikum der Marienschule Fulda. Mein Name ist Pia und ich habe mich kurz vor Beginn Ihres Sozialpraktikums mit Javeria unterhalten über mögliche Vorstellungen und Ängste dazu. Javeria, wo machst du dein Sozialpraktikum? Bei der Caritas in der Radgerstraße, bei der Abteilung, die Schwerstbehinderten sind. Warum machst du das? Also wie kam es dazu, dass du das jetzt schlussendlich da machst? Ganz ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Die Marie hat da ja auch Praktikum gemacht gehabt und die war halt mega begeistert und ich hatte relativ lang einfach keine Vorstellung, was ich machen soll. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, das klingt nach Herausforderung. Herausforderung finde ich gut, ich probiere es mal. Hättest du das auch freiwillig gemacht, wenn wir das Sozialpraktikum nicht machen müssten? Nein. Wieso nicht? Weil ich mich dann, glaube ich, nie damit auseinandergesetzt hätte. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass ich jetzt in der sozialen Einrichtung ein Praktikum machen könnte. Was hast du denn für Vorstellungen, also auch wenn du gesagt hast, dass das schon Leute gemacht haben? Vorstellung, ganz ehrlich, das macht mir, glaube ich, mit am meisten Angst. Ich habe gar keine Vorstellung davon. Also ich war da ja schon für eine Stunde, mal so, um zu gucken, wie das so ist. Und ich war danach echt geschockt, um ehrlich zu sein. Was war so schockierend? Also wie schon gesagt, es sind da wirklich Schwerstbehinderte und keiner von denen kann laufen und keiner kann sich so normal, in Anführungszeichen, verständigen. Und dann war ich halt dort und die Bilder, die du erstmal kriegst, ich war halt beim Frühstück bei denen, sind schon erstmal richtig erschlagen. Also man geht ja schon in einer Vorstellung, ja okay, das Menschen haben eine Behinderung, aber es war halt doch ziemlich krass. Und das hat mich auch erstmal so ein bisschen beängstigt, besonders weil der Typ, der da die ganze Zeit in mir rumgelaufen ist, meinte auch ständig, ja und, kannst du dir das vorstellen? Und was hätte ich sagen sollen? Nee, ich habe Angst. Da meinte ich, ja, ich muss mal drüber nachdenken und weiß nicht. Und er hat so oft nachgefragt, bis ich irgendwann meinte, ja, ich denke schon. Ist das auch so deine große Angst, dass du damit vielleicht nicht umgehen kannst? Ja, die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt, wie ich damit klarkommen will. Also auf jeden Fall, als ich dann nach Hause kam, und dann muss man mal betonen, ich war da nur eine Stunde, als ich nach Hause kam, musste ich mich irgendwie beschäftigen, damit ich das irgendwie aus dem Kopf kriege. Weil sonst machst du dir so mega Gedanken drüber, das ist echt nicht normal. Weißt du schon, was deine Aufgaben sind, also was du da machen musst, oder kommt das noch auf dich zu? Das kommt noch auf mich zu, ich glücklicher Mensch. Es war auf jeden Fall, als wir dort waren, ich glaube, er ist Uli. Und er meinte, hat so eine Frau auf die Toilette gebracht. Er meinte dann zu mir, also erstens meinte er zu mir, ja, wir machen jetzt keinen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das ist hier unseren Besuchern auch relativ egal. Die Männer machen die Frauen machen die Männer. Okay, gut. Und dann meinte er, du musst aber jetzt auch nichts Schwieriges machen, wenn du hier bist, nur so auf Toilette bringen und von der Toilette holen. Und ganz ehrlich, guck ihn nur an und meinte, ich meine, jetzt ist es ja morgen soweit. Also ich meine, in 24 Stunden hast du das hinter dich gebracht, den ersten Tag. Wie fühlt sich das jetzt so an? Weil ich weiß noch, ich habe das ja auch vor einem Jahr gemacht und ich konnte, glaube ich, so die ganze Nacht nicht schlafen. Meine Mutter musste mich da wirklich hinzwingen, dass ich auch wirklich hingehe. So schlimm ist es bei mir jetzt nicht. Ich bin auch, ganz ehrlich gesagt, noch nicht wirklich nervös. Aber es kann sein, dass es morgen früh kommt, wenn ich kurz vor der Tür stehe. Dann werde ich nervös sein. Ich habe nur echt Angst, dass ich mich da irgendwie nicht reinfinde oder mich nicht wohlfühle, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich so nach einer Stunde oder so merke, ich fühle mich nicht wohl, dann fällt es mir relativ schwer, da irgendwie wieder hingehen zu wollen. Und ich habe darum auch extra die Frau Hamacher gefragt, ja, was passiert denn, wenn wir uns überhaupt nicht wohlfühlen? Und dann meinte sie, ja, im Notfall, da könnt ihr ja immer noch wechseln. Und dann schon der Gedanke, dass ich darüber nachdenke, ja, eventuell zu wechseln, finde ich, ist schon ziemlich krass. Mein Vater meinte, Javeria, mach das nicht, das ist zu hart für dich. Und das war für mich so, und er meinte, ja, Javeria, du kannst das nicht. Und das war für mich so ein Grund, Javeria, du machst das jetzt. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich hätte vielleicht doch ein bisschen besser darüber nachdenken sollen. Ich meine, du warst jetzt schon eine Stunde da. Also hast du dich anscheinend nicht so wohl gefühlt. Es war okay. Es war ganz ehrlich gesagt, okay, wie gesagt, es war ein bisschen erschlagend. Ich sollte zum Beispiel, ich hatte eine kleine Aufgabe, ich sollte das Brot schneiden und dem einen da hinstellen. Und das klingt jetzt total lächerlich, aber ich Mein Herz schlägt schnell. Ich so, scheiße, scheiße, scheiße. Was, wenn ich das Brot zu groß schneide? Was, wenn ich es zu klein schneide? Was, wenn ich es blöd schneide? Was, wenn er nicht rafft, dass das Brot für ihn ist? Was, wenn ich den mit einem falschen Ton den anspreche? Was könnte nicht alles passieren? Was könnte ich nicht alles falsch machen? Ich glaube, das Größte, was du dabei falsch machen kannst, das war bei mir ja auch so, dass ich morgens immer die Leute füttern musste, beziehungsweise mich darum kümmern musste, dass sie überhaupt was essen im Altenheim. Und die meisten Menschen haben halt überhaupt nicht darauf reagiert. Ich meine, ich musste die ja meistens eine Stunde lang wirklich dazu bringen, einen Toast zu essen. Und das kann ich jetzt schon relativ gut nachvollziehen. Weißt du, die eine da, die hat ungefähr das geistige Alter wie das Alter von Nuria damals. Also deine kleine Schwester. Genau. Und das war so eineinhalb zu der Zeit. Und auf jeden Fall macht die gerne Vergleiche. Und zwar hat sie zum Beispiel entdeckt, dass sie zwei Daumen hat. Und sie hat auch entdeckt, dass ihr Shirt das die gleiche Farbe hatte wie die Streifen auf meinem Shirt. Und die war auch ganz putzig, aber irgendwann ist sie mir halt die ganze Zeit mit ihrem Rollstuhl hinterhergefahren und ich fand es eher echt süß, aber es hat mir auch irgendwie Angst gemacht. Weil ich nicht wusste, wie man damit umgehen soll. Die behandeln die jetzt so total normal, die da halt schon arbeiten. Aber ich habe einfach noch gar keine Vorstellung. Besonders dieser eine hat dann probiert, mit mir zu kommunizieren. Und ich habe einfach nicht verstanden, was der von mir will. Ich hatte keine Vorstellungen, nichts. Und das tut mir halt für die leid, weil ich mir denke, ja, die finden das doch bestimmt auch scheiße, dass sie versuchen, sich mit mir irgendwie zu verständigen. Und ich guck da wie ein Traktor. Glaubst du, das ist in den 3 Wochen dann drauf? Oder... Ich meine, es ist ja schon eine relativ lange Zeit. Weißt du, das kann ich dir wahrscheinlich erst nach den 3 Wochen sagen, Pia. Okay, ich glaube, das wirst du dann auch tun. Da werde ich dich zu zwingen. Okay, geht klar. Was ist, nochmal, um das so rauszukristallisieren, deine größte Angst? Irgendwas falsch zu machen. Irgendwie mich blöd anzustellen, sodass das für die unangenehm ist, dass ich da bin. Oder dass es mir nicht gefällt und ich jeden Tag eigentlich das Handtuch werfen möchte. Möchtest du noch etwas sagen? Das habe ich dir ja noch gar nicht. Ich soll ja mit denen dann auch solche Ausflüge machen, ne? Ich bleib ja nicht mit denen die ganze Zeit da drin, die 3 Wochen. Wo geht's denn hin? Oh, überall. Die meinen, ja, wir fahren auch mal zur Wasserkuppe und so bla bla bla. Und so, was? Ich soll mit denen auch noch on Tour? Ich realisiere auch noch nicht, dass ich da morgen hin muss. Wann musst du denn hin? Um wie viel Uhr? 8 Uhr. Und um 2 bist du fertig? Mhm. Hast du auch eine Pause zwischendrin oder ist das volles Programm? Soweit ich weiß, volles Programm. Ich meine, du hast ja eigentlich nur die Möglichkeit, entweder wird es eine Erfahrung, die dein Leben komplett bereichert, oder eine komplette Katastrophe. Es würde mich beides bereichern, in positiver und in negativer Hinsicht. Dann Dankeschön für diesen kleinen, kurzen Einblick. Wir können ja morgen nochmal ein bisschen darüber sprechen, ob sich das auch so bewahrheitet hat, was du jetzt hier gesagt hast, und wie du darüber morgen denkst. Ja, gerne. Dankeschön.